Die Demokraten. Genosse Seidel-Heber sprach: Wir sind die Demokraten. Wir wollen nicht mehr im Schlamm der Schmach, im Sumpf des Zwanges warten. Wir wissen selbst, was Not uns tut und brauchen keine Fürsten. Wir alle, die voll Kraft und Mut nach Recht und Freiheit dürsten. Das Volk ist stark, das Volk ist frei, es folge eigenen Räten, des Volkes Losungswort es sei: Tod den Autoritäten! Und Beifallsmurmeln rings erscholl, Begeisterung packte jeden, doch mächt'gen Freiheitsdranges voll, fuhr jener fort zu reden. Das Volk will selber Führer sein, den eigenen Willen hat es, der Arbeitmann will sich befreien, der Mann des Zukunftsstaates. Schon stürmt der Freiheit Siegeslauf, ich rede nicht zum Spaße, der Sturm geht los, das Volk steht auf, der Freiheit eine Gasse. Hei, wieder alles Freiheit, schrie die Alten und die Jungen, wie sind von Tisch und Stühlen sie begeisterungsvoll gesprungen. Doch als nun einer rief gar noch, ehe sich der Saal wollt leeren, Genosse Seidel-Heber hoch! Da konnt man nur noch hören aus allen Jubeln, allem Schreien, Genosse Seidel-Heber soll fortan unser Führer sein, ihm folgen wir, hoch leb er! War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand, Lampenputzer ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzzer! Und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonsten unverdutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte tut ihm nichts, wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen, lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei noch Lampen putzt. Seenot. Der Kapitän, der Steuermann, vom Deck die Offiziere, schauen sorgenvoll den Himmel an. Ein rascher Blick fällt dann und wann auch auf die Passagiere. Das räkelt faul den Bauch an Bord, schlemmt in der Luxusmesse und lacht und prahlt und flucht, Potz, Mords, und karessiert, Bankier wie Lord, die blonde Stewardesse. Das führt Devisen mit und bar, gab Gold in erzne Urnen, den sicheren Kojen in Verwahr. Und droht dem Dampfer Sturmgefahr, dann mag die Mannschaft turnen. Die Mannschaft turnt. In Rauch und Dreck schleppt sie und keucht und schuftet und riecht nach zähem Schiffsgebäck, wie Bratenbrüh und Rahmgeschleck aus der Kajüte duftet. Die See geht hoch. Scharf geht der Wind, hart poltert die Maschine, die Hände regen sich geschwind um Kessel, Reling und Gewind, um Großtopp und Turbine. Da tritt ein Bootsmann vor und spricht, gepresst durch bleiche Lippen. »Kapitän, die Schotten schließen nicht. Wenn Achtern die Verschalung bricht, ist's aus. Da hilft kein Schippen.« »Ach, Unsinn!« Doch der Seemann knackt nervös mit seinen Fingern. Er hört des Motors falschen Takt, er fühlt, wenn Flut die Planken packt, den ganzen Kasten schlingern. Schon lange klagt der Maschinist, der Kessel will nicht heizen, das Schiff verzögert seine Frist und im Proviantraum nagt und frisst die Feuchtigkeit am Weizen. Der Steuermann zeigt ohne Wort nach dem Gewölk am Himmel, das letzte Himmelsblau glitt fort, wo eben Lichter spielten, dort ist graue Nacht geworden. Die grünen Wogen trommeln dumpf und drohend ihre Weisen, im Zwischendeck, im Dampferrumpf, drängt sich's mit Augen bang und stumpf. Hier ist die Not auf Reisen. Mitschiffs jedoch im Aufbausaal, da sprüht des Reichtums Wunder, Musik jauchzt toll zum Bacchanal, Juwelen blitzen ohne Zahl bei Austern und Burgunder. Mit einer Flasche Eau de Sauterne, im Munde die Zigarre, am Ecktisch sitzen ein paar Herrn, die Brust geschmückt mit Band und Stern, die Uhr an goldener Kette. Sie kümmert nicht der Damenflor, das Flirten und Scharnieren, sie beugen ihre Glatzen vor und flüstern in des Nachbars Ohr von Aktien und Papieren. »Hier noch ein Cognac extra fein!« Die Stewards huschen schweigend bei Mokka Schnaps, Biskuit und Wein. Da tritt der Kapitän herein, sich links und rechts verneigend. Man dankt dem Seemann froh gelaunt, sieht ihn zum Ecktisch schreiten, ein dicker Herr steht auf, man raunt, die andern sehen den Gast erstaunt, den Kapitän begleiten. Der, wie dem Hauptmann der Soldat, hebt an, Bericht zu geben. »Gefahr droht, Herr Kommerzienrat, ich fürchte schweres Wetter naht, es geht um Schiff und Leben.« »Doch nicht die erste Klasse, wie? Sollen wir vielleicht ersaufen?« »Das Schiff ist nach der Havarie beim großen Sturm, ich warnte sie, zu früh vom Dock gelaufen. 2000 Menschen und die Fracht, wir haben schwer geladen. Wenn man den Dampfer leichter macht, wird er, so hoff ich, flott gebracht, sonst stehe ich nicht für Schaden.« »Was sagt die Mannschaft?« »Oh, die fasst forsch zu an allen Bänken, schimpft auch auf den Kajütengast und will, ich soll als erste Last ihr Gold ins Meer versenken.« »Mein Gold, den Plan, verdammte Brot, den mach ich euch zu Schanden. Bevor ein Unzlein in die Flut versinkt, fliegt alles Mannschaftsgut erst über Bord. Verstanden?« »Sie spaßen«, ruft der Kapitän. »Wir würden grenzenlosen, furchtbaren Hass und Aufruhr sehen. Ich will nach anderer Rettung spähen. Händ weg von den Matrosen. Es sind an Bord 10 Kisten Horn und 1000 Chevioballen, dann noch im großen Kühlraum vorn 300 Tonnen Weizenkorn. Das mag als Ballast fallen.« Der Dicke schnaubt. »Sie können frei als Kapitän ermessen, jedoch das ist an Land vorbei, und ich bin Chef der Reederei, wollen Sie das nicht vergessen. Mein ist das Horn und mein das Tuch, mein das Getreidelager. Geht von der Ladung was in Bruch, versichert steht die Fracht zu Buch bei meinem Freund und Schwager.« Da kommt der erste Offizier. »Das Löschen muss beginnen, am Steven dringt das Wasser schier, in Strömen ein, bald sehen wir es in die Kojen rinnen.« »Gut, über Bord, Befehl ist da, die Koffer und die Fetzen der Mannschaft samt Harmonika und Prim, es wird den Schaden ja die Reederei ersetzen. Das ist ein Tropfen auf ein Fass, doch muss man es versuchen.« Der Offizier begibt sich blass zu seinen Leuten, dies und das. Da hilft kein Drohen und Fluchen. Das Schiffsvolk disputiert und läuft. »Was? Unsere paar Klamotten und hinten liegt das Gold gehäuft in Urnen und das Wasser säuft sich glucksend durch die Schotten? Die Bande lebt in Saus und Braus. Wir streiken«, rufen Stimmen. »Pumpt euch allein das Wasser raus. Von uns aus könnt mit Ratz und Maus ihr an das Festland schwimmen.« Man legt das Werkzeug aus der Hand, ein Teil nur bleibt beim Schöpfen, ganz langsam steigt der Wasserrand, die Streiker sind außer Rand und Band und schreien mit heißen Köpfen. Der Kaufherr rennt zum Zwischendeck. Hört ihr den Lärm da oben? Man meutert und das Schiff ist leck. Fasst ihr mit an zu gutem Zweck, dann ist die Not behoben. Nothilfe! Vorwärts! Du! Wir strafen die Gesellen! Und viele Hände greifen zu, des Schiffsvolks Hab und Gut im Nu verschwindet in den Wellen. Die Mannschaft starrt ihm nach. Parbleu! Wut blitzt durch ihre Lieder, der Kiel steigt etwas in die Höhe, vom Norden her pfeift eine Bö, das Wetter senkt sich wieder, und die Matrosen gehen zurück ans Werk. Die Herzen bluten, die Koffer tragen jedes Stück, ein wenig Liebe, etwas Glück, hinunter in die Fluten. Indes der Zweck ist nicht erreicht, schon feuchten sich die Luken. Matrosenhabe wiegt zu leicht. Der Käpt'n sieht's, prüft, erbleicht, Gefahrgespenster spuken. Er klagt's dem Reeder. Ja, spricht er, da heißt's Entschlüsse fassen. 2000 Menschen lasten schwer. Die Boote klar und raus ins Meer. Die Streiker sind entlassen. Was bleibt, wird praktisch eingeteilt und schafft in Überstunden. Sonst Zwischendeckler angekeilt, dann ist der Schaden ausgeheilt, die Lösung ist gefunden. Wie? Herr Kommerzienrat, nein, hier geht's um Menschenseelen. Ich will's, Fracht ist und Dampfer mein. Da knickt der Mut des Seemanns ein. Sie haben zu befehlen. Rasch geht's an Bord von Mund zu Mund, ein Murren folgt, ein Tosen, man trotzt, der Wucherer, der Hund, Nothelfer aber mühen sich und behüt euch Gott, Matrosen. Der Nord bläst lauter über See, im Saale blasen Flöten, da tanzt vergnügt die Haute-Volée, Graf X und die Baronin C, das weiß von keinen Nöten. Und wieder hebt sich leicht der Kiel. Das Wasser scheint zu weichen, doch immer noch trägt viel zu viel. Das Schiff, der Pumpen schweres Spiel, vermag's nicht auszugleichen. Ach, auf die Hoffnung folgt der Sturz. Das Leck klafft stündlich breiter und bei der Arbeit grollt's und murrt's. Der Müh zu schwer, die Kost zu kurz, wir können nicht mehr weiter. Des Meeres Fläche brodelt schon wie Brei der Höllenküche, und in des Sturms Trompetenton mischt sich der ausgesetzten Hohn ihr Schrein und ihre Flüche. Der Kapitän, bedeckt mit Schweiß, steht wieder vor dem Räder. Herr, geben Sie die Ladung preis, und wär's ein Bruchteil nur so weiß, ist Ihnen Dank ein jeder. Heb ich nicht schnell das Loch am Bug bis übern Meeresspiegel, dann ist's zu spät. Herr, seien Sie klug. Nein, meiner Opfer sind's genug, und darauf Brief und Siegel, dass unser eins stets opfern soll. Man missbraucht unsere Güte, ist doch von Menschen übervoll mit Sack und Pack, trotz hohem Zoll, die Zwischendeckskajüte. Dort zugepackt mit Energie. Ist's hart? Auch ich hab Sorgen. Das drückt aufs Schiff, da räumen Sie. Mein Gold und meine Waren nie. Berichten Sie mir morgen. Kommandos schallen übers Meer. Was gibt's? Wer kann es fassen? Hier tönt ein Ruf und dort ein Pfiff. Vom Zugring löst des Bootmanns Griff die Kutter und Pinassen. Derweilen rennt's im Zwischendeck und drängt's in den Kabinen. Der Frauen Haar ist wirr vor Schreck, manch Auge starrt auf einen Fleck aus wutverzerrten Mienen. Uns schifft man aus wie tote Last, wir haben sie gerettet. Das schwelgt in Wollust, hurt und prasst, zum Kampf, wer seine Mörder hasst, so wurde nicht gewettet. Die Männer bauen sich stieren Blicks vor Weib und Kind als Schanze. Im Festsaal wippt mit Kuss und Knicks Baronin C. und Graf von X. Musik spielt auf zum Tanze. Der Kapitän in jeder Hand den Browning ernst entschlossen tritt vor. Wer leistet Widerstand? Ich bin hier Herr, mein Wort zum Pfand, wer meutert, wird erschossen. Die Schiffsbesatzung ist zum Streit im Halbkreis aufgezogen, Pistolen, Äxte sind bereit. Ein Weib schluchzt auf, ein Säugling schreit, Der Sturm zieht durch die Wogen. Da stürzen Männer vor. Du Schuft, auf mit vereintem Mute! Getümmel, Schüsse, Rauch verpufft. Ein schwer getroffener ringt nach Luft. Fünf wälzen sich im Blute. Noch einmal Lärm und Fußgestampf und Knallen von Pistolen. Vorbei. Besiegt. Aus ist der Kampf. Fern, schauerlich dringt durch den Dampf vom Meer her heiseres Johlen. Man führt sie, Weib und Kind voran, zum Bootsdeck in die Kutter. Dann senkt sich rasch der Davidskran hinab zum grünen Ozean, die Kleinen wimmern, Mutter. Die Armut drückt nicht mehr, nun geigt und hüpft die Lust der Prasser. Und sieh, der Schiffsrumpf hebt sich, steigt, und wo am Bug das Leck sich zeigt, fließt endlich ab das Wasser. Der Reeder lacht. Das Glück war hold, der Albtraum ist verschwunden. Die Drohnen drückten, nicht mein Gold. Drum lange Arbeit, wenig Sold, dann wird das Schiff gesunden. Nun hämmert's, hastet, werkelt, rennt und pflastert Loch und Schaden, bis Schläfe, Herz und Auge brennt. Sturmwolken ziehen am Firmament vorbei in gelben Schwaden. Das Meer bäumt brüllend sich empor, schlägt hoch aufs Deck die Wellen. Doch durch der Wetter schrillen Chor klingt grell der Rachefluch hervor der Armen und Rebellen. Und die Besatzung plagt sich, schwitzt, kein Schlaf und Hungerzahlung. Der Sturm posaunt, der Himmel blitzt, die Schotten geben nach, es spritzt die Flut durch die Verschalung. Mann und Maschine seufzt und keucht. Schon stöhnt's. Wir können nimmer. Beim Heizraum finster, dumpf und feucht, im Kerker wird der Schlaf verscheucht, dem Kuli wie dem Trümmer. So treibt das Schiff auf trunkner See, umtobt von Sturm und Hasse. Graf X führt die Baronin C., die fürchtet nichts im Negligé, zur Koje erster Klasse. Der Dampfer Deutschland ist in Not. Wird ihn die Flut vernichten, sprengt ihn sein morscher Kessel tot, stürmt ihn die Wut des Volks vom Boot. Die Zeitung wird's berichten. Was kriegt der Proletarier, der einem Großagrarier eins in die Rippen gibt? Was kriegt ein preußischer Rekrut, der auf den Leutnant schimpfen tut, dieweil der ihn nicht liebt? Was tut man dem zu billigen, der einem Arbeitswilligen den Namen Schuft erteilt? Was gibt man dem, der in der Not ein Markstück stiehlt und ein Laib Brot, wenn ihn das Recht ereilt? Was wird dem Armen aufgeknallt, der sich der hohen Staatsgewalt im Rausche widersetzt? Wie bricht dem Prahlhalsmann den Hals, der Schnaps umnebelt ebenfalls, die Majestät verletzt? Wenn eine arme Bauernmagd dem Dienstherrn zu entlaufen wagt, was wird der aufgebrummt? Und wie es wohl dem Mann ergeht, der freventlich die Kirche schmäht, weil sie das Volk verdummt? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ein Strafgericht gar schrecklich niederfährt. Ich weiß, dass sich das Zuchthaus weit steht, öffnet der Gerechtigkeit und auf kein Mitleid hört. Nur wenn einmal ein Offizier tot schindet einen Musketier, dann hält man das für Quark und prügelt ein Agrarier tot einen Proletarier, dann kostet 300 Mark.